sage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. طيب قلنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب81 يوما تقريبا أنزل الله سبحانه وتعالى إليه إذا جاء نصر الله والفتح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نعيه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يعني اقترب موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر شهر صفر مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل على عائشة وقال لها ورأسه، فهي قالت له أولا ورأسه، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأسه. ثم اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، وكانوا يزوروه في بيت عائشة رضوان الله عليها. العباس رضوان الله عليه زار النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهه فقابل عليا فقال له أن هذا وجه بني عبد المطلب إذا ماتوا، يعني لما يعرفوا وجوه بني عبد المطلب إذا قرب موتهم فإن وجوههم تصبح هكذا. فبارك الله فيكم، قال له العباس تعاهلما نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله في من تكون الخلافة إذا مات، فإذا فينا عرفنا وإذا كانت في غيرنا أوصى بنا. فقال له علي لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها، يعني ما أعطانا إياها، لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله عفوا لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وزادت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة وحفصة إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف بارك الله فيكم هو رقيق القلب، كان أبو بكر لما يقرأ القرآن يبكي كثيرا، فقال إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، فقالوا دعوا عمر يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك والمؤمنون، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذه كانت طبعا علامة أن تكون الخلافة لأبي بكر رضي الله عليه لأنه صلى في الناس. ثم بارك الله فيكم حضر جاء يوم الخميس، وقبل قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم إشفاقا إن رسول الله قد غلبه الوجع، لكم القرآن حسبنا كتاب الله. فمنهم قال أحضروا، منهم ما قال لا وكذا وكذا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وأمرهم بتجهيز جيش أسامة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتممون، يعني كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بهذا الكتاب يكتب لأبي بكر، لأنه بارك الله فيكم هذه تسمى رزية يوم الخميس، وقيل فيها أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر، وهجر معناته يعني غلبه الوجع بحيث في زماننا يعني بحيث أنه ما عاد يستطيع يفكر تفكيرا سليما. ولكن بارك الله فيكم كان الأمر أهجر النبي صلى الله عليه وسلم وليس هجر، حتى لو قيل هجر يعني غلبه الوجع وليس كما يفهم البعض. طبعا بارك الله فيكم هنا استاد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم واستاد مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بقرب ماء بارد ويصب عليه من الحمى التي كانت تصيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ففي احد الايام وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وهم يصلون الظهر. فلما راه الناس كبروا فرحا بانهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه ابو بكر لذلك فاراد ان يتراجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت يا ابو بكر، وصلى بجانب ابي بكر مقتديا بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم، منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاه ابي بكر، ومنهم من قال لا، ان ابو بكر صار بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى هو مقتديا بصلاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكانت هذه اخر صلاه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أيها الناس، إن الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق يبكي فقال نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فعجب الناس لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وثم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور المساجد فإني نهاكم عن ذلك. وقال لهم أنفذوا البعث أسامة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلدت فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا الظهر فليستقل، أي يأخذ حقه قبل يوم القيامة. وسبحان الله اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر بشكل كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك مثل الرجلين حتى يكون له أجر الدنيا وأجر الآخرة، الأجر مرتين. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، وكان يقول اللهم الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. وفي صبيحة الاثنين والصديق يصلي بالناس الفجر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر فوجد أمرا عظيما أن الناس يصلون وأبو بكر يصلي. وهذه آخر مرة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى فيها المسلمين. ثم بارك الله فيكم رجع النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الألم كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم الاثنين في ربيع الأول مات النبي صلى الله عليه وسلم بين فحر عائشة، على يعني مات في حضن عائشة رضوان الله عليها. وطبعا فجع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يموت، كيف يكون هذا الأمر؟ فمنهم من قال أن محمد مات قطعت رأسه، واحد قال اللهم خذ بصري لكي لا أرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس. وطبعا يعني الناس هاجت، ما صدقوا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر وكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قال ما أطيبك حيا أو ميتا، وخرج إلى الناس. وعمر يسأل يقول له أمات رسول الله أمات رسول الله، فقال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى حمد الله وأثنى عليه أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هو محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهدأ الناس وبدأوا بالبكاء الشديد. وهكذا بارك الله فيكم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لأحد الخلد. الله سبحانه لم يجعل لأحد الخلد، فإن مت فهم الخالدون، كل نفس لا يقف خلاص، كل نفس ستموت. بارك الله فيكم. أنا الأخت اشتاق بفور دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اشتهر بحط الله سبحانه وتعالى سورة النصر هرب كسان عندما الله سبحانه وتعالى دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وفن باغتات لن دي لوت انشاغ دي الإسلام أن نيما ومن يدي زيك بكمت فن الله سبحانه وتعالى dann ist das ein Zeichen, dass er sterben wird. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat das verstanden. Am Ende von Safar und am Anfang von Rabi' al-Awwal, am Ende von Safar und Anfang von Rabi' al-Awwal, ist die Krankheit angefangen bei unserem Propheten Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bevor er also krank war, ist der Prophet Muhammad s.a.w. zu den Leuten von Uhud, zu den Gräbern und zu den Gefallenen von Uhud und zu den Leuten von Baqi' und er hat Mitgebet. Er ist zu ihnen gegangen, er hat Mitgebet für sie gemacht. Und dann kam er zurück nach Hause, er hat Kopfschmerzen gehabt. Und der Aisha sagte ihm, O Prophet, mein Kopf tut mir weh. Der hat gesagt, Aisha, mein Kopf tut mir weh. Und dann ist die Krankheit schlimmer geworden beim Propheten Muhammad s.a.w. Er hat so gehustet sallallahu alaihi wa sallam und so Schmerzen gehabt wie zwei Personen, damit er sozusagen den Lohn zweimal bekommt, für Dunya und für Al-Akhira. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat seine Frauen um Erlaubnis gebeten, dass er bei Aisha bleibt, während er krank war. Und er ist so geblieben. Hier Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesehen. Als er ihn sah, der sagte zu Ali, O Ali, ich kenne die Leute von unserer Familie, wenn sie sozusagen in den letzten Momenten des Lebens sind, wenn sie sterben werden. Und das Gesicht vom Propheten Muhammad s.a.w. ist so ein Gesicht. Der Prophet wird bald sterben. Komm zum Propheten, damit wir ihm sagen, ob er uns Al-Khilafa gibt. Wenn er uns das gibt, dann wissen wir. Wenn er uns das nicht gibt, dann wird er bestimmt den Leuten sagen, dass sie uns gut behandeln. Ali sagte ihm nein. Wenn der Prophet s.a.w. uns das nicht gibt, dann werden die Leute auch uns das nicht geben. Und ich werde den Propheten Muhammad s.a.w. um Khilafa nicht bitten. Ich mache das nicht. Natürlich in dieser Zeit ist die Krankheit stärker geworden beim Propheten Muhammad s.a.w. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nicht mehr laufen. Deshalb hat er gesagt, er sollte Abu Bakr sagen, er soll Imam machen im Gebet. Aisha radhiyallahu anha und Hafsa, sie haben gesagt, Abu Bakr ist ein und wenn er anfängt, Koran zu lesen, dann wird er viel weinen und keiner wird verstehen, was er sagt, weil Abu Bakr viel geweint hat beim Koran lesen. Umar ist stärker. Lasst Umar gehen. Der Prophet hat das gehört, er hat gesagt, nein, Allah akzeptiert das nicht. Die Gläubigen auch akzeptieren das nicht. Abu Bakr soll das Gebet führen. Nur Abu Bakr. Das war ein Zeichen, dass Abu Bakr der Khalif sein wird nach dem Propheten Muhammad s.a.w. Die Krankheit natürlich ist fortgeschritten bei dem Propheten Muhammad s.a.w. Und am Donnerstag sagte der Prophet Muhammad s.a.w. zu den Leuten, holt mir etwas zum Schreiben. Ich werde euch etwas schreiben. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr niemals hinter mir in die Irre gehen. Umar und einige von Sahaba, die haben gesagt, der Prophet s.a.w. hat starke Schmerzen. Lasst ihn, wir haben doch den Koran. Dann lasst den Propheten s.a.w. Es gibt ein Wort, was Umar und die Sahaba benutzt haben. Das ist sozusagen, ist der Prophet unzurechnungsfähig geworden. Aber das im Arabischen, das ist nicht so. Ahajara. Das bedeutet, hat er so starke Schmerzen, lasst ihn. Was wollte der Prophet eigentlich schreiben? Bei Al-Bukhari steht das. Der wollte den Leuten schreiben, dass Abu Bakr der Khalif sein wird nach ihm. Das war die dritte Sache. Der wollte drei Sachen ihnen schreiben. Erstmal wegen Religion in der arabischen Halbinsel, dass nur der Islam dort bleibt. Zweitens, dass man die Armee von Osama verschickt und dass man mit den Leuten Verträge abschließt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. das abgeschlossen hat. Und das Dritte, war eigentlich, dass der Prophet Muhammad Abu Bakr beauftragt, dass er der Khalif nach ihm wird. Aber Omar und andere haben gesagt, der Prophet hat Schmerzen, wer noch Koran lässt ihn. Und hier ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wäre das Pflicht gewesen, dass er ihnen schreibt, der Prophet hätte niemals das akzeptiert, ohne dass er schreibt. Aber der Prophet meinte, wollt ihr, dass ich euch etwas schreibe? So war gemeint. Weil wenn das Befehl gewesen wäre, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals akzeptiert, dass er nicht schreibt oder dass jemand das nicht schreibt. Aber das war kein Befehl. Auf jeden Fall, während die Sahaba eines Tages gebetet haben, das war Dhuhr-Gebet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat viel kaltes Wasser, sich mit kaltes Wasser gewaschen und er hat ein bisschen Kraft gehabt. Und er ging raus, als die Sahaba ihn sahen, die haben angefangen, Takbir zu sagen während des Gebets. Abu Bakr hat das verstanden, er wollte nach hinten gehen. Aber der Prophet sagte ihm, bleib, bleib. Und der Prophet kam und er saß neben Abu Bakr. Die Gelehrten hier haben zwei Ansichten. Manche Gelehrten sagen, der Prophet hat hinter Abu Bakr gebetet. Andere sagen, nein. Abu Bakr hat sozusagen neben dem Propheten gebetet. Und Abu Bakr hat so gemacht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Muslime wie Abu Bakr. Und hier, es gibt in Fiqh sehr große Diskussion bezüglich, kann der Imam während des Gebetes einen anderen Imam sozusagen beauftragen und wie ist das? Das heißt, wenn ein Imam für die Moschee fest ist und dann betet ein anderer und er kommt der feste Imam, was macht der andere Imam? Da haben sie aus diesem Ereignis sozusagen herausgenommen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, nach dem Gebet ist der Prophet Muhammad sallam auf Minbar gegangen und er hat eine Rede gehalten. Er hat ihnen gesagt, oh Leute, ein Mann oder eine Person, Allah hat dieser Person zwei Möglichkeiten gegeben. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, das zu bekommen, was bei seinem Herrn ist. Oder er hat das Leben. Er hat das gewählt, was bei seinem Herrn ist. Die Leute haben nicht so viel verstanden, was er gemeint hat. Abu Bakr stand auf und hat angefangen zu weinen. Und er sagte, wir opfern unsere Kinder für dich. Wir opfern unsere Seelen für dich. Wir opfern unsere Vermögen für dich. Die Leute haben das komisch empfunden. Was macht Abu Bakr? Abu Bakr hat das verstanden. Das war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat den Leuten gesagt, entweder bleibe ich am Leben oder werde ich sterben. Und ich bekomme den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe den Lohn gewählt, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dann sagte der Prophet, der Beste, der mir alles gegeben hat, war Abu Bakr. Und ich habe allen Leuten, ich habe alle Leute belohnt, außer Abu Bakr. Sein Lohn ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich ein Freund sozusagen, wenn ich einen besten Freund nehmen wollte, dann nehme ich Abu Bakr. Aber Khalili, das bedeutet, mein Lieblingsfreund ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und alle Türen zur Moschee werden geschlossen, außer die Tür von Abu Bakr. Ridwanullah alayhi bleibt auf. Und dann sagt er ihnen, ihr dürft die Gräber nicht als Moscheen nehmen und ihr sollt die Armee von Usama weiter verschicken. Und er sagte den Leuten, wenn ich jemandem Unrecht getan habe oder mit jemandem was Falsches getan habe, dann kann er jetzt sein Recht von mir bekommen. Ich möchte, dass er sein Recht in Dunya bekommt und nicht am letzten Tag. Subhanallah. Und dann ist der Prophet Muhammad sallam nach Hause zurück und er hat Fieber gehabt und er hat sozusagen, er war so schwach geworden, und er hat starke Schmerzen gehabt, sallallahu alaihi. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiq al-a'lam. Und er sagte, der Tod hat Trunkheiten, diese Trunkheiten, was vor dem Tod kommt. Und dann am Montag ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein bisschen kräftig geworden. Er hat den Vorhang bei der Seite so getan, er hat die Sahaba geguckt, sie haben Frühgebet gebetet. Die Leute haben sich gefreut, weil sie den Propheten sahen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht raus. Der hat gelächelt, sallallahu alaihi wasallam, und er ist wieder sozusagen zurück. und die Krankheit war natürlich dann stärker geworden. Und hier war Kalofikum war der Prophet Muhammad Sallam dann sehr krank geworden. Und der Prophet Sallam war ohnmächtig geworden. Der ist einmal sozusagen wach geworden. Er hat den Leuten gesagt, spendet. Ich habe noch etwas zu Hause, spendet das Ganze. Und dann ist der Prophet Muhammad Sallam ohnmächtig geworden. Und dann zuletzt war Kalofikum. Am Montag von Rabi' al-Awwal ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestorben im Jahre 11 nach der Auswanderung. Und als die Leute das hörten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam starb, natürlich, wo starb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Auf dem Schoß von Aisha. Er hat gesagt, er starb auf meinem Schoß. Das war natürlich eine Ehre für Aisha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf ihrem Schoß stirbt. Als die Leute das hörten, Einer sagte, oh Allah, lass mich niemanden nach dem Propheten sehen. Dann war er blind geworden. Ein anderer hat sein Schwert genommen. Der hat gesagt, wer sagt, dass Muhammad s.a.w. gestorben ist, ich werde ihn töten. Muhammad s.a.w. ist nicht gestorben und keiner sagt sowas. Andere, die waren außer sich. Wer kann glauben, der Prophet Gottes stirbt? Die haben das nie geglaubt. Dann kam Abu Bakr radhiyallahu anhu. Der kam, der ging rein, der hat den Propheten Muhammad sallam gesehen. Und der Prophet sallam war so schön, wie als ob er am Leben ist. Man konnte an ihm nicht sehen, dass er gestorben ist. Der Prophet, Abu Bakr hat ihn geküsst an seinen Stirn. Und er sagte ihm, du bist so angenehm und so schön, wenn du tot bist und wenn du am Leben bist. Und dann ist er nach draußen gegangen zu den Leuten. Und die Leute weinen und andere, die sind unter Schock, die sind schockiert. Abu Bakr sagte, Alhamdulillah. Und dann hat er Allah, der hat Allah bepriesen und der hat sozusagen Allah erwähnt. Und dann sagte er, oh Leute, derjenige, der Muhammad anbetet, dann ist Muhammad gestorben. Aber derjenige, der Allah anbetet, dann ist Allah ewig und er stirbt nicht. Und dann hat er ein Ayah vom Koran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet war, wie die anderen Propheten, die vor ihm waren. Und wenn er getötet wird oder stirbt, dass man die Religion nicht verlässt. Als die Leute das hörten, Umar sagte, Abu Bakr, steht das im Koran? Der Imam sagt, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sterben, das wissen wir doch. Dann waren sie alle ruhig, aber die haben alle angefangen zu weinen. Weil natürlich, das war eine Katastrophe für die Muslime, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam stirbt. Und hier, barakallahu fikum, natürlich gab es etwas, was sehr wichtig war. Was machen sie jetzt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam? Ja, ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ يكفنوه يغسلوه ماذا يفعلون؟ يعروه يجردوه فهذه الأمور كلها ما كانوا يعرفوها فتركوا ملابس النبي صلى الله عليه وسلم عليه وغسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثلاث أثواب بيض يمانية ثلاث أثواب بيض بس أما الذي يقول أنه في بردة حبرة وإلى غير ذلك فهذا لا دليل عليه إنما بارك الله فيكم أبوا ذلك ودخل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا طبعا الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس وعلي والفضل وقثم الفضل وقثم وابناء العباس يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذي غسلوا كذلك أسامة بن زيد وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنوه بثلاث أثواب بيض يمانية ودخل الناس عليه فرادا لا يجتمعوا أو جماعات ولكن لا يجتمعون على إمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة صلوات الله وسلامه يصلون عليه ويخرجون طيب أين يدفنوه فقال لهم الصديق ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض فدفنوه في حجرة عائشة رضوان الله عليها. وطبعا لحد له أبو طلحة الأنصاري وأنزله في القبر العباس وعلي وقثم والفضل وشقران وأوس بن خولي، ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وأهالوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب. وهكذا بارك الله فيكم. طبعا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة. فاطمة قالت للناس: كيف طابت لكم نفوسكم أن تحثوا على النبي صلى الله عليه وسلم التراب؟ كيف تدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذه سنة، هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فماذا نقول نحن؟ فالموت قادم لا محالة، فنسأل الله السلام. وهنا بارك الله فيكم، في هذه الأثناء طبعا كان لابد أن يكون للمسلمين إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بارك الله فيكم، اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، وكان يريد الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين منهم أمير، فدخل عمر وقال وبايع أبا بكر الصديق وبايعه الناس، وفي اليوم الثاني بايعوه العامة، وقام أبو بكر خطيبا فيهم وبايعه كذلك علي بن أبي طالب. لا يكذب بعض الناس يقولوا علي ما بايع، بل بايع، ولأن بعض الناس تكلم رجع علي بعد 6 شهور وأكد البيعة لأبي بكر رضوان الله عليه، واجتمع الناس جميعا على أبي بكر. يا أخو، خلافة أبي بكر ما خالف فيها أحد، ما خالف فيها أحد، ولا تلتفت إلى كذب بعض الكتب وبعض المؤرخين وخاصة كذب الشيعة، لا تلتفت، لأن هؤلاء دينهم مبني على الكذب، نسأل الله السلام. ثم أنفذوا جيش أسامة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ونصب الخليفة الأول أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. وبذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى لأن ننتهي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بدأنا هذه الدروس بارك الله فيكم بسم الله، بدأنا هذه الدروس من تاريخ العرب وتكلم عن إبراهيم عليه السلام وعن إسماعيل عليه السلام، وتكلمنا عن تاريخ العرب قبل الإسلام، ثم تكلمنا عن تاريخ قريش ومكة، وثم طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها حالة مكة قبل البعثة، ثم تكلمنا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الوضع المكي، ثم الهجرة إلى المدينة، ثم عن وضع المدينة، إلى أن وصلنا إلى هذا. فالحمد لله على نعمته، على هذه النعمة العظيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ويجعله في ميزان حسناتنا وميزان حسنات الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفاد من هذا الأمر، وإن شاء الله سنبدأ مرة أخرى نعيد هذا الأمر كله حتى يترسخ في أذهاننا. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. بارك الله فيكم، بعد ما انتهينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنبدأ بسيرة الصديق رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اشتر بن أبو بكر رضوان الله عليه اشتد Und er sagte den Leuten, wer den Propheten anbetet, dann ist der Prophet gestorben. Wer Allah anbetet, dann Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig, der stirbt nicht subhanahu wa ta'ala. Er ist lebendig subhanahu wa ta'ala und er stirbt niemals. Und hier, barakallahu fikum, natürlich, was sollten sie tun jetzt? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist vor ihnen. Dann hat man sich entschieden, dass man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wäscht. Ja, wer wäscht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Natürlich, die sollten seine Familie sein. Al-Abbas, Ali ibn Abi Talib, Al-Fadl wa Qutham, die Kinder von Al-Abbas, und Usama ibn Zayd und Salih, Mawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, die waren am nächsten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Aus ibn Khuli, Al-Ansari. Man wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entblößen. Aber nein, dann haben sie eine Stimme gehört. Entblößt nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er soll mit seiner Bekleidung bleiben. So haben sie ihn gewaschen, sallallahu alaihi wa sallam. Dann haben sie ihn in drei Lagen, weiße Lagen. Weiße Lagen. Das stimmt nicht, was manche behaupten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sozusagen gestreiften Gewand oder gestreiften, sage ich jetzt, Lage als Leichentuch gewickelt worden ist. Das stimmt nicht. Die waren drei, ohne Gewand, ohne Isar, Untertuch, ohne Obertuch. Das waren drei nur Lagen. Eins, zwei, drei. Der Prophet Muhammad war drin, sie haben ihn damit gewickelt. Und dann, was machen sie? Das war für sie natürlich etwas außerordentlich. Sie haben alles vom Propheten Muhammad gelernt. Aber jetzt der Führer, der Lehrer, er ist gestorben. Dann, barakallahu fikum, kamen sie gruppenweise oder einzeln, die kamen rein. Sie haben Leichnamgebet gebetet, ohne Imam. Weil der Prophet Muhammad sallam der Imam von allen Imamen ist, sallallahu alaihi. Dann wollten sie ihn begraben. Wo ist sein Grab? Dann hat Abu Bakr ihnen gesagt, der Prophet sallam sagte, wenn ein Prophet stirbt, dann muss er dort begraben werden, wo er gestorben ist. Dann haben sie ihn im Raum von Aisha. Im Raum von Aisha, passt auf, das ist nicht in der Moschee. Manche Leute verstehen das falsch, die denken, der Prophet sallam wurde begraben in der Moschee, das stimmt nicht. Der Prophet Muhammad sallam wurde begraben im Raum von Aisha, weil er dort gestorben ist, sallallahu alaihi. Dann haben sie ein Grab für ihn dort gegraben und die haben Lahnische, Grabnische gemacht. Abu Talha al-Ansari hat das getan und sie haben den Propheten Muhammad sallam begraben. Als sie zurückkamen, nachdem sie den Propheten begraben haben, Fatima sagte ihnen, wie könnt ihr das machen, dass ihr sozusagen den Propheten unter dem Boden tut und ihr kommt zurück. Aber das ist Barakallahu fikum. Das ist die Regel. Das ist die Regel. Und somit ist der Prophet Muhammad gestorben. Die Medina war so traurig geworden und man hat nur gesehen und gehört, wie die Leute weinen, weil der Prophet Muhammad gestorben war. Natürlich in diesem Zusammenhang auch sollte etwas passieren. Wer führt die Muslime nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Weil die Muslime, die dürfen nicht ohne Führer bleiben. Die dürfen nicht ohne Imam bleiben. Die dürfen nicht ohne Khalif bleiben. Dann haben die Leute sich in Saqifat Bani Sa'idah. Das war ein Platz, wo sie sich versammelt haben. Saqifa, das ist sozusagen ein Platz, wo drauf wie ein Schirm ist. Und dort saßen die Leute. Dann kamen die Al-Ansar Muhajiri. Und jeder wollte natürlich das für sich nehmen, also die Khilafa. Dann kam Umar ibn al-Khattab und Abu Bakr. Und Umar sagte ihnen, ihr seid unsere Brüder. Aber der Prophet Muhammad sallam sagte, diese Sache, also die Khilafa bleibt in Quraysh. Und der Beste, der mit dem Propheten war, und der Wissende, und derjenige, der immer mit dem Propheten sallam gewesen war, war Abu Bakr. Und er ist der Beste, unser Khalif und Führer zu werden. Abu Bakr, gib mal deine Hand. Ich gebe Treueid, sozusagen, ich schwöre hier Treueid, dass du der Khalif bist. Haben alle Leute, ohne Kritik und ohne Ausnahme, das angenommen. Auch Ali ibn Abi Talib hat das angenommen und sie haben alle den Abu Bakr als Khalif bestimmt. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimin einen guten Khalif gegeben, das ist Abu Bakr al-Siddiq, und er hat das getan, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat. Und Abu Bakr hat sehr schöne Wörter gesagt. Er sagte ihnen, wenn ich mit Buch Allahs und Sunna vom Propheten regiere, dann helft mir und unterstützt mich. Aber wenn ich was anderes mache, dann sollt ihr mir sagen auch und sollt Nasiha geben. Und ihr sollt Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und ich bitte Allah darum, dass ich auch gut, der sei zu mir gut. Und alle Leute waren mit ihm zufrieden. Und Abu Bakr, sein Khilafa, hat keiner kritisiert. Und Barakallahu fikum, hört nicht auf diese Lügen von Shia und von den anderen Büchern, die behaupten, dass Ali kein Bay'a gegeben hat oder dass Ali mit Abu Bakr unzufrieden war. Das ist alles gelogen. Damit auch Ali ibn Abi Talib, das besteht bestätigt. Er hat nach 6 Monaten nochmal das bestätigt, dass er mit Abu Bakr zufrieden ist. Und so mit Barakallahu Fikum ist die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ende. Die Geschichte seines Lebens, aber seine Sunnah wird immer bleiben. Und wer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebt, praktiziert seine Sunnah. Und wer die Sunnah vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert, wird ins Paradies kommen. Und wer natürlich, wer die Sunnah lernt und versteht, ist derjenige, der Gewinner sein wird. Somit war Allah. Haben die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ende geführt. Und wir haben damals angefangen mit Ibrahim alaihi salam und mit Ismail alaihi salam und dann mit der Geschichte von Mekka und von den Arabern, die in Mekka waren. Und dann mit der Geschichte von Mekka vor dem Islam. Und dann haben wir angefangen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren war, dann seine Kindheit, seine Jugend. Und dann, als er Prophet geworden war, die Phase von Mekka, die erste Phase, die zweite Phase von Mekka, dann die Auswanderung nach Medina haben wir erklärt. Dann haben wir, barakallahu fikum, die 11 Jahre von Medina auch erklärt. Mit den meisten Informationen. Ich behaupte nicht, dass wir alle Informationen hier erklärt haben. Aber, alhamdulillah, rabbil alamin, ich denke, meistens, was wir brauchen, in der Sira von unserem Propheten Muhammad zusammen haben wir erklärt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür belohnt, was wir gemacht haben. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir Ikhlas dabei gehabt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reichlich belohnen und möge Allah jeden von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Wissen vermehren lassen durch auch diese Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt sind wir fertig mit der Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann fangen wir, insha'Allah, mit der Geschichte von Abu Bakr as-Siddiq und mit diesen 30 Jahren. Diese 30 Jahre nennt man Al-Khilafa al-Rashida. Das wird Ahd al-Khulafa al-Rashidin. Das ist die Phase von den gerechten Khalifen. Das werden wir, barakallahu fikum, bi'idni ta'ala, zunächst anfangen. Und wir machen weiter, bi'idni ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا مجد الله سبحانه وتعالى ميون وش أخلاص كيبن والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك morgen ist unser Seminar das fängt eigentlich 14 Uhr. Aber ich habe heute eine Einladung bekommen. Und diese Einladung, Barakallahu Fikum, ist ein bisschen sozusagen mit der politischen Lage Deutschland verbunden. Also das hat mit der politischen Lage zu tun. Und es werden auch, sage ich jetzt, höhere Persönlichkeiten aus der deutschen Politik und hier Deutschland kommen. Und man hat mich eingeladen, dass ich als Redner für die Muslime in dieser, sage ich jetzt, Versammlung sein werde. Und leider die Sache ist so, dass es morgen. Deshalb, Barakallahu Fikum, wir bleiben dran. Dass wir bleiben wie unser Plan. Morgen machen wir unser Seminar weiter. Das fängt an, inshallah, das fängt Bidni Ta'ala morgen an. Wir versuchen 14 Uhr anzufangen. Wenn es zu einer Verspätung kommt, dann sollte man Barakallahu Fikum das verstehen. Aber inshallah, das Seminar werden wir Bidni Ta'ala morgen haben. Wenn wir auch in den ersten 3 Stunden vielleicht zwischen 14 Uhr und 17 Uhr Verspätung haben, dann Barakallahu Fikum bestimmt nach Asr machen wir weiter. Aber Seminar machen wir bi'idhni ta'ala morgen.